Abschnitt 8 aus Neue medizinische und anthropologische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue medizinische und anthropologische Märchen von Ludwig Hopf. Ahasja. Ein hygienisch-diätetisches Märchen. In der Bierstadt München lebten einmal zwei Gigerln, der Alois Gerstinger und sein Freund Josef Pimpelhuber. Die waren unzertrennlich. Wo der eine war, da war auch der andere. Sie hatten gleiche Kleider und gleiche Hüte und gleiche Stöcke. Was der eine aß und trank, verzehrte auch der andere. Und da sie fast gleichen Alters und in der Postur nur wenig verschieden waren, so kam es, dass sie fast das gleiche Gewicht hatten. Und zwar ein recht hohes. Zu selbiger Zeit machte ein Apostel der Naturheilkunde in München viel von sich reden. Derselbe hieß Sebastian Mahner und hatte bereits einen Verein der Gesundheitsfreunde gegründet und predigte zweimal in der Woche in den großen Sälen der Stadt über naturgemäßes Leben und über die Schädlichkeit und Entbehrlichkeit der Doktoren. »Du, Josef«, sagte eines Tages der Alois Gerstinger zu seinem Freunde, »heute Abend ist nirgends was extra los. Wollen wir nicht in die Westenthalle gehen und die Hetz mit dem Naturdoktor uns anschauen?« »Mir ganz recht«, erwiderte der, »hätte schon lang gern einmal mit angehört, wie der Gesundheitsprofessor mit unseren Doktoren umgeht. Es muss ein wahres Gaudi sein.« »Ist er denn Professor? Ich Gott bewahre, die Leute von seinem Anhang nennen ihn nur so und er lässt sich's gerne gefallen. Eigentlich ist er ein verkrachter Schuster. Sitzleder zur Arbeit hatte er keines. Geld zum Flanieren in den Wirtshäusern ebenso wenig. Umso mehr aber das Gefühl seines inneren Wertes. So hat er denn angefangen, sich auf den Gesundheitsapostel hinauszuspielen, hält stundenlange Reden an seine lieben Mitmenschen und ist dabei rasch zu Ansehen und Geld gekommen. Nun, wir werden ja den Rummel heute Abend selbst schauen.« Punkt 8 Uhr trafen die Freunde in dem schon stark besetzten Saale zusammen und nahmen ihre Plätze in einer der hintersten Sitzreihen, von wo sie den Saal mit seinen Insassen wohl übersehen konnten. Immer stärker füllte sich der Raum mit Männlein und Weiblein, denen man schon von Weitem ansehen konnte, ob sie zu den Gläubigen oder Neugierigen gehörten. Ein Surren wie in einem Bienenschwarm schwirrte durch den Saal. Auf den schrillen Klang einer Glocke aber wurde auf einmal alles still und hereintrat feierlichen Schrittes der Gesundheitsapostel in einem langen, schwarzen, bis an das Kinn hinaufgeschlossenen Gehrock. Die langen Haare hatte er hinter die Ohren zurückgestrichen, das Gesicht glatt ausrasiert. Nur vorn um den Hals herum strebte ein dichter Bocksbart aus dem Gehege der steifen Vatermörder hervor. »Pass auf, Freundel, jetzt wird's wohl gleich losgehen«, wisperte Alois seinem Freunde Josef zu, wurde aber von diesem durch einen gelinden Rippenstoß bedeutet, sich ruhig zu verhalten. Nachdem der Apostel ein großes, schwarzes Buch mit Goldschnitt auf ein Pult vor sich niedergelegt hatte, verbeugte er sich und begann also: »Hochansehnliche Versammlung, liebe Freunde und Genossen, wir haben an den letzten Abenden die gesunde Wohnung und die gesundheitsgemäße Kleidung besprochen und kommen nun heute zu dem Wichtigsten, was die Gesundheit des Menschen berührt, nämlich zu der Ernährung. Lasset uns sehen, was darüber in dem goldenen Buche der Gesundheit geschrieben steht. Da lesen wir im 8. Kapitel, dass nur derjenige Mensch gesund bleiben kann, der sich in naturgemäßer Weise nur von Vegetabilien ernährt. Und im 9. Kapitel steht geschrieben, dass es keinen ärgeren Feind des Menschen geben kann als die geistigen Getränke. Deshalb haben in einem Städtchen im Staate Wisconsin die ledigen Mädchen einen Bund gegründet und geschworen, nur solchen jungen Männern die Hand zum Ehebund zu reichen, welche niemals ihren Fuß in ein Wirtshaus setzen. Wie aber steht es damit bei uns? Ist nicht unsere Stadt München durch ihre Fleischgefräßigkeit und Bierschlemmerei berüchtigt? Und wer ist daran schuldig? Niemand als die sogenannten wissenschaftlichen Ärzte. Anstatt dem Volke mit gutem Beispiel voranzugehen, sind sie nicht zufrieden, wenn die Kalbshaxen nicht handbreit über den Teller hinausschauen und von ihrem ewigen Bierdurst ist gar nicht zu reden. Voll Andacht und sittlicher Entrüstung nahm der Apostel einen Schluck Wasser aus einem bereitstehenden Glase. Josef Pimpelhuber aber flüsterte seinem Freunde zu, der unverschämte Kerl, der, nach jedem solchen Vortrag verzehrt er seine 3 Paar Würstel und unter 10 Maß Bier geht er nie abends nach Hause. Das steht bombenfest. Hatte schon vorher das ganze Gebaren des Apostels das Zwerchfell des Alois in heimliche Bewegung versetzt, so kam jetzt auf die absonderlichen Reden des Josef seine innere Heiterkeit zu vollem Ausbruch. Wie ein Wildbach alle Hindernisse niederreißend aus der Felsenkluft hervorbricht, so drang aus seiner breiten Brust mit einem Male ein Lachen hervor, ein Lachen so gewaltig und erschütternd, dass es den ganzen Saal erfüllte und immer wieder von Neuem folgte, dröhnend und rollend eine andere Salve. Alles schaute, die einen murrend, die anderen belustigt auf den wohlbekannten Alois Gerstinger, der sich anscheinend vor Lachen gar nicht zu helfen wusste. Da auf einmal hörte er mit offenem Munde auf. Etwas ganz Absonderliches war ihm passiert. Vor ihm saß neben einer älteren Frau ein junges, blondes Mädchen. Die hatte sich herumgedreht und schaute ihn mit ihrem rosigen Gesicht und ihren lustigen blauen Kinderaugen so verwundert an, dass er mitten im Lachen abbrach und dasaß, als wäre er versteinert. Nein, so was Liebes, Herziges hatte er sein Lebtag nicht gesehen. Das feine Näschen, die roten, schelmischen Lippen und die zierlichen Grübchen in den Backen. In ganz München rühmte er sich, alle Blonden, Braunen und Schwarzen zu kennen. Aber die da vor ihm musste wie ein lustiger kleiner Kobold plötzlich aus dem Erdboden heraufgetaucht sein. Allmählich legte sich die Erregung im Saale und der Apostel, durch einige Schlücke Wasser gestärkt, konnte fortfahren, mit schnarrender Stimme über das Münchner frevelhafte Schlaraffenleben loszuziehen. Alois aber hatte genug gehört. Sein Herz war ihm zu voll, als dass er noch weiter hätte ruhig sitzen können. Es drängte ihn, sich mit seinem Freunde Josef auszusprechen. Deshalb gab er ihm einen Wink, möglichst ohne viel Aufheben sich zu entfernen. Draußen vor dem Saale standen sie und wollten warten, bis das liebe Kind mit seiner Mutter käme. Aber ob sie auch beide nach Beendigung des Vortrages alle Herauskommenden musterten, die kleine Blonde war nicht darunter. Sie musste durch einen der Nebenausgänge verschwunden sein. lachte Josef, da stehen wir wie die betrübten Lohgerber, denen der Bach ihre Felle mitgenommen hat. Still, rief Alois, tu mir den einzigen Fallen und lache nicht. Merkst du denn nicht, dass mein ganzes Herz an diesem Kinde hängt? Sie muß die meine werden, oder was? Ich wüsste nicht, was mir das Leben noch wert wäre. Steht es so mit dir? Schau, schau, wer hätte das von dem lustigen Alois gedacht? So muss ich wohl auf Kundschaft ausziehen und forschen, wo das Schatzenkind sein Nestel hat. Du weißt ja, ich habe eine feine Nase. Aber was bekomme ich dann? Was du bekommst, mein Lebtag werde ich dir dies nicht vergessen und haben sollst, was du nur immer begehrst. Am anderen Vormittag lag Alois grämlich und missmutig in einem Lehnstuhl seiner Junggesellenstube, als sich eilige Schritte auf der Treppe hören ließen und gleich darauf Josef hereinstürmte. »Hurra, wir haben sie, wir haben sie!« »Wen denn?« fragt der Mensch auch noch wen. »Wen anders als deine kleine Blonde von gestern Abend? Geld, da spannst du, wie ich dahinter gekommen bin.« »Fragst einmal den Saaldiener Weißel«, dachte ich. »Und richtig, der weiß, dass die beiden, Mutter und Tochter, schon öfters da gewesen sind. Das ist die Witwe eines Beamten aus der Pfalzis, die nach dem Tode ihres Mannes mit ihrer Tochter in ihre Heimatstadt München gezogen und dass sie in der Auvorstadt Nummer so und so wohnen. Da bin ich halt sofort heute früh hinausgefahren und richtig, wie ich an dem Haus hinaufschau, hat das blonde Scherzerl oben herausgeguckt. Was sagst du jetzt dazu? Was ich dazu sag, dass du der beste, gescheiteste Kerl bist, der unter der Sonne herumläuft.« Damit packte Alois seinen Freund an beiden Schultern und wirbelte ihn so lange in der Stube herum, bis ihm Hören und Sehen verging. »Lass mich aus«, stöhnte Josef, »willst mir durchaus die Seele aus dem Leibe drücken?« Jetzt erst kam Alois zu sich. Er streckte dem Freunde beide Hände entgegen und sprach: Du weißt, was ich von meinem Danke gesagt habe, aber ich verlange noch viel mehr von dir. Du musst heute Mittag noch zu dem Mädchen hinausfahren und in meinem Namen um ihre Hand anhalten. Ja, warum nicht gar? Warum gehst du, Alois Gerstinger, nicht selber hin und sagst, wie es um dich steht? Ich kann nicht. Denk an den gestrigen Abend, wie sie mich angeschaut hat wegen meines widersinnigen Gelächters. Also willst du oder willst du nicht? Nun ja, ich gehe schon. Dir zulieb ging ich zum Teufel und tät um seine Großmutter anhalten. Um 5 Uhr kannst mich hier in deiner Stube erwarten. So langsam wie heute war dem Alois noch kein Nachmittag verlaufen. Endlich schlug es auf dem nahen Kirchturme 5 und kurze Zeit darauf hörte er den wohlbekannten Tritt seines Freundes auf der Treppe. Aber nicht stürmisch wie am Vormittag, sondern hübsch langsam, Schritt für Schritt. Voll sehnsuchtsvoller Erwartung eilte er ihm entgegen. »Ach, da bist du ja! Nun, wie ist es?« »Nichts ist es, gar nichts. Komm nur herein, ich will dir alles erzählen.« »Also, ich werf mich in meinen besten schwarzen Anzug, kauf mir ein paar hechtgraue Handschuhe und einen nagelneuen Zylinder und fahr mit einem Zweispänner hinaus in die Vorstadt. Da läute ich an der Wohnung der Frau Kanzleirätin und werde von dem Dienstmädchen in das bessere Zimmer gewiesen. Ein bissel Herzklopfen habe ich schon gehabt, wie ich da in der Stube gestanden bin. Auf einmal geht die Türe auf und hereintritt die Kanzleirätin mit ihrer Tochter. Herrgott, ist das ein liebes Gesichtel! Ich stell mich vor als Josef Pimpelhuber und drücke gleich heraus mit der Farb, dass ich in deinem Namen komme und um die Hand des Fräuleins für dich anhalten möchte. Da hättest du sehen sollen, wie die zwei einander angeschaut haben, als ob ich ganz gewiss nicht richtig im oberen Stübchen wäre. Wie ich aber sag, dass du den Damen nicht unbekannt seiest, da du ja gestern Abend hinter ihnen gesessen seiest, da wurde die Kleine erst rot bis hinter die Ohren, gleich darauf aber fingen beide an zu lachen, dass ihnen das Wasser nur so aus den Augen lief. Also der dicke große Herr ist es, der so fürchterlich gelacht hat? Na ja, sage ich ein bisschen spitzig, derselbige ist es. Aber warum kommt er denn nicht selber? Schauen's, sage ich, er ist ein bisschen geniert wegen seines gestrigen Gelächters. Sobald er aber die Gewissheit hat, dass ihm das Fräulein ein klein bisschen gewogen ist, wird er sofort selbst seine Abfertigung machen. Aber, meint die Mutter, wir kennen ihn ja gar nicht. Wir wissen gar nichts von seinen Verhältnissen. Oh, was die Verhältnisse betrifft, sage ich, so gibt's keine besseren. Er steht ganz allein auf der Welt. Aber sein Vater, der Bierbrauer Gerstinger, hat ihm bei seinem Tode 2 Millionen Bar und so und so viel Aktien von der Brauerei hinterlassen. Da lässt sich, meine ich, kommod leben. Ja, wie lebt er denn? Was ist sein Beruf, sein Geschäft? Fragt die Kleine. Beruf, Geschäft, sage ich. Wenn man ein solches Vermögen hat wie mein Freund Alois Gerstinger, so braucht man nichts zu schaffen. Was du den ganzen Tag übertreibest, fragt die Kleine immer weiter. Das will ich Ihnen genau sagen, sage ich. Des Morgens, wenn er seinen Kaffee getrunken hat, liest er bis gegen 10 Uhr seine Zeitungen. Dann hole ich ihn ab zu einem Spaziergang. Oder machen wir mit seinem Gefährt eine Fahrt durch die Anlagen. Nachher gehen wir zur Frühmess und trinken so 2 bis 3 Maßel Bier. Nachher gehen wir zum Mittagessen ins Hotel. Hernach geht's ins Kaffeehaus, wo mit 2 anderen Freunden ein Tarock gespielt wird. Um 4 Uhr, wenn frisch angestochen ist, gehen wir ins Hofbräuhaus bis gegen 6 Uhr. Da erkundigen wir uns, was abends los ist, und gehen entweder ins Theater oder zu sonst einer Hetz. Und wenn's da aus ist, gehen wir noch einmal ins Hofbräu und trinken noch 4, 5, 6 Maßel, bis es Zeit ist, ins Bett. Je weiter ich da erzähl, umso mehr ist dem Fräulein das Lachen vergangen. Jetzt ist sie aufgestanden und hat gesagt, sagen Sie Ihrem Freunde, dass ich einem solchen aufgeschwemmten Koloss, der nichts arbeitet und aussieht wie ein 2-beiniges Nilpferd, niemals meine Hand reichen werde. Aber Anna, meinte die Kanzleirätin, wie kannst du so etwas sagen? Bedenke doch die glänzende Stellung. Die aber warf ihr Köpfchen in den Nacken und sprach, das ist mein letztes Wort. Ist es dem Herrn Gerstinger möglich, durch vernünftiges Leben und geordnete Tätigkeit ein besseres, menschenwürdigeres Aussehen zu bekommen, so kann er später einmal selbst wieder anfragen. anders aber nicht, und damit Gott befohlen. Wer hätte gedacht, dass hinter dem lustigen Kindergesichtchen ein solcher Trotzkopf stecken würde? Ich habe meinen Hut genommen und mich empfohlen. Und jetzt, lieber Freund, schlag dir die ganze Geschichte aus dem Kopf. Darfst ja nur die Hand ausstrecken, und an jedem Finger hängen gleich 10, die dich nehmen. Aber keine Anna, seufzte Alois und sank wie vernichtet in einen Lehnstuhl. Ach was, polterte Josef. Wer wird auch gleich wegen eines Mädels den Kopf hängen lassen? Marsch auf, mach dich fertig ins Hofbräu. Da werden dir nach ein paar Maßeln schon die Mucken vergehen. Aber da half kein Zureden. Auch am anderen Morgen, als ihn sein Freund in die Frühmesse abholen wollte, war er nicht dazu zu bewegen. Als aber Josef fort war, nahm er seinen Hut und Stock und begann mechanisch durch die Straßen zu rennen, immer weiter und weiter, bis er auf einmal merkte, dass er sich außerhalb der Stadt auf der Landstraße befand. Ein scharfer Wind wehte ihm entgegen. Aber da er seinem schmerzenden Kopfe wohltat, zog er den Hut tiefer in die Stirne und stürmte so dem Wind entgegen, als gelte es, eine feindliche Stellung zu erobern. Plötzlich prallte er an einer hohen, dunklen Gestalt an, die ihn beinahe zum Wanken gebracht hätte. Und wie er aufschaute, stand vor ihm ein Wesen, wie er noch keines in seinem Leben geschaut hatte. Ein langer, schwarzer Talar umhüllte den hochgewachsenen, nur wenig gebeugten Körper eines Greises von erschreckender Magerkeit. Eine spitze, schwarze Lammfellmütze bedeckte den Kopf mit den schneeweißen, wallenden Haaren. In scharfer Krümmung ragte eine mächtige Nase aus dem lederfarbenen Gesichte. Unter den weißen, buschigen Brauen aber funkelten ihm zwei dunkle Augen in unheimlichem Feuer entgegen. Verlegen und bestürzt über die Erscheinung lüftete Alois den Hut und brachte stotternd eine Entschuldigung vor. Der Alte aber fiel ihm ins Wort: »Lass gut sein, du Erdensohn. Du hast mich nicht gesehen, so wenig wie ich dich. So hat keiner von uns dem anderen etwas vorzuwerfen. Aber wie kommt es, dass die Jugend so in sich selbst versunken ist, dass sie alles um sich herum übersieht?« Forschend bohrten sich die Augen des Greises in das Gesicht des jungen Mannes. »Du hast geheimen Kummer«, fuhr er fort, »so nenne mir dein Leid. Vielleicht bin ich imstande, dir zu helfen.« Alois wusste nicht, wie ihm geschah, aber unter dem Blicke der dunklen Augen, die auf ihn gerichtet waren, begann er zögernd seine Beichte. »Ich, Alois Gerstinger, einer der reichsten jungen Männer Münchens, werde von einem lieblichen Mädchen, der ich Herz und Hand angetragen habe, verschmäht.« »Und warum?« »Weil ich ihr zu dick sei.« Da entrang sich dem Munde des Greises ein Lachen, so scharf und schneidend, dass es dem armen Alois durch Mark und Bein hindurchging. »Und das ist dein ganzes Leid, du armer Erdensohn? Nun schaue mich an, was glaubst du, dass da vor dir stehe? Ich bin Hasser, der schon bald 2 Jahrtausende verdammt ist, ruhelos über die Erde zu wandern. Was soll dein Kinderspiel gegen das unermessliche Leid, das durch meine Seele wütet? Doch sei getrost, nicht vielen Menschenkindern ist es bestimmt, mich auf meinen Wanderungen zu erblicken. Aber alle, denen dies begegnet ist, haben nur Heil und Glück davon getragen. Auch dir kann geholfen werden, wenn du meinen Rat befolgst.« »Und der wäre?« fragte Alois mit freudigem Aufatmen. »Ich nenne dir 2 Talismane, die heißen Mäßigkeit und Arbeit. Auf meinen jahrhundertelangen Wanderungen habe ich nur Brot gegessen und Wasser getrunken. Ich bin wohl älter geworden, aber an Kräften immer derselbe geblieben. Befolgst du, was ich dir gesagt habe, so hoffe ich, dich glücklich zu treffen, wenn ich nach einem Jahre wieder hier vorüberkomme.« Mit einem stummen Neigen seines Hauptes und einem Handschlag, der den ganzen Körper des jungen Mannes erbeben machte, nahm Ahasver von diesem Abschied und war bald mit großen eiligen Schritten in der Ferne verschwunden. Was in dem Innern des Alois Gerstinger vorging, hätte niemand geahnt, der ihn auf seinem Rückweg in die Stadt erhobenen Hauptes daherkommen sah. Noch viel weniger aber hätte sich der Direktor der Gerstingerschen Aktienbrauerei träumen lassen, dass am anderen Morgen der junge Herr, wie Alois genannt wurde, im Geschäftszimmer erscheinen und nach Arbeit ohne Belohnung fragen würde. Allen Einreden des verwunderten Direktors entgegen verlangte er, auf der Stelle in das Geschäft eingeführt und später zu allen Arbeiten wie ein anderer verwendet zu werden. Er habe bereits Arbeitskleider mitgebracht, und was das Essen betreffe, so wolle er mit den übrigen Arbeitern mithalten. Kopfschüttelnd musste er den dicken jungen Herrn gewähren lassen, dass er sich im Hofe unter die verblüfft aufschauenden Brauburschen mischte. Und als kurz darauf Josef Pimpelhube erschien, um nach seinem Freunde zu fragen, konnte er nur auf eine Gruppe von Burschen deuten, die mit Aufladen von Fässern beschäftigt waren. Aber dass der dicke große Bursche in kurzen Wams, der mit kirschrotem Gesichte ein Fass um das andere auf den Wagen warf, sein Freund Alois wäre, hätte er nicht gedacht, wenn er nicht ganz nahe hinzugetreten wäre. Aber um Himmels Willen, Alois, was fällt denn dir ein? Bist du wohl närrisch geworden? Oder wie soll ich mir denn die Sache deuten? Da gibt's nichts Närrisches und nichts zu deuten, lachte Alois und wischte sich mit einem groben Taschentuche den Schweiß von der Stirne. Denkst du nimmer an gestern? Kannst du dir jetzt einbilden, warum ich arbeiten will? Ach so, von wegen dem, warf Josef geringschätzig hin. Na ja, wirst's wohl bald wieder bleiben lassen. Ich geh derweilen in die Frühmess. Komm bald nach. Aber sein Freund Alois kam nicht, auch nicht am anderen und den folgenden Tagen. Jedes Mal, wenn der Versucher in Gestalt des Josef ihn besonders nahe rückte, erschien vor seinen Augen die dunkle Gestalt des Ahasver und schaute ihm mit seinen funkelnden Augen bis in das Innere seines Herzens, so dass ihm der Entschluss täglich leichter wurde und eine große Freudigkeit sein Inneres mehr und mehr erfüllte. Das schien dem Josef unbegreiflich und machte ihm, der gewöhnt war, in allem nur dem Beispiel seines Freundes Alois zu folgen, das einsame Leben ganz unerträglich. So kam es denn, dass eines Morgens auch der dicke Josef Pimpelhuber, angetan mit Arbeitswams, Schürze und hohen Rohrstiefeln, im Hofe der Brauerei erschien, mit gezogener Mütze vor Alois hintrat und sprach, »Ein fremder Brauer bittet um Arbeit.« »Das lasse ich mir gefallen«, sprach dieser und streckte ihm die derbe Rechte entgegen. »Kannst gleich anfangen, wenn du keine Angst vor dem Geschäft hast.« »Ja, was soll ich denn anderes tun als schaffen? Mir schmeckt kein Essen mehr und auch kein Trinken, seitdem ich für mich allein bin.« »Aber was werden die Leute reden, wenn ich, der Josef Pimpelhuber, auch unter die Arbeiter gegangen bin?« »Lass sie reden, was sie wollen, wenn wir nur unser überschüssiges Fett losbekommen.« »Und du nicht mehr aussiehst wie was?« »Wie ein zweibeiniges Nilpferd, gell? Ich hab's erraten.« Die beiden legten sich ins Geschirr, als gälte es bei jedem einen Tageslohn für eine ganze Familie zu verdienen. Einmal in der Woche wurde die Waage beigezogen. Aber noch wollte Alois mit der Abnahme seines Gewichts nicht zufrieden sein. So geht's nicht, der Speck sitzt zu fest und will trotz allem Schaffen und aller Mäßigkeit im Essen und Trinken nicht weichen. Aber ich will ihm schon beikommen. Hast du schon einmal einen dicken Turner gesehen? Ich auch nicht. Wie wär's, wenn wir uns bei den Turnern anmeldeten und jeden Tag nach Feierabend noch eine Stunde turnten? Mir auch recht, erwiderte Josef Pimpelhuber. Meinetwegen kann es gleich heute Abend losgehen. Und jetzt ging es. Von 220 Pfunden war schon nach 3 Monaten das Gewicht des Alois auf 180 zurückgegangen. Und ein Gefühl von Wohlsein durchdrang ihn, das er nie vorher gekannt hatte. Wie muss ich denn früher ausgesehen haben, gegen jetzt? Mit diesem Gedanken nahm er sein Bild aus den besten Jahren seiner Gigerlzeit von der Wand. Und dieser aufgeblasene Schwammerling soll ich, der Alois Gerstinger, gewesen sein? Pfui Teufel, rief er, zerriss das Bild in kleine Stückchen und warf sie zu Boden. In diesem Augenblick flog eine Schwalbe, ihr heiteres Liedchen singend, gemächlich an dem offenen Fenster vorüber. »Hast gut singen, du kleiner Schelm«, seufzte Alois. »Hast daheim im warmen Nest dein liebes Weibchen. Ich aber, ich werd wohl immer ein einsamer Spatz bleiben müssen. Wenn ich ein Vöglein wär und auch 2 Flügel hätt, flög ich zu dir«, begann er zu singen und trat an das offene Fenster. Da sah er auf der anderen Seite der Straße am Arme der Mutter das geliebte Mädchen vorbeigehen, das er aus 1000 anderen erkannt hätte. Er sah gerade noch, wie sie heraufschaute, aber errötend ihr Köpfchen senkte, als sie ihn am Fenster bemerkte. Ha, wenn sie seiner nicht vergessen und nicht umsonst den Weg an seiner Wohnung vorbeigenommen hätte. Und so war es auch. Ganz München hatte über die Veränderung, die Alois mit sich selbst vorgenommen hatte, die Köpfe geschüttelt. Sie allein glaubte, den Grund dieser Veränderung erraten zu haben, hatte auf den Spaziergängen mit ihrer Mutter schon oft, ohne dass sie bemerkt wurde, die unverdrossene Arbeitsfreudigkeit des früheren Müßiggängers beobachtet und fühlte sich zu der hervortretenden männlichen Schönheit des jungen Mannes immer stärker hingezogen, so dass sie die bitteren Worte, die sie ihm hatte sagen lassen, schon lange bereut hatte. Wenn er jetzt wieder käme und um ihre Hand bäte, der schlanke, hochgewachsene Mann mit dem kühnen Schnurrbart und den stolzen Augen, ob sie ihn wohl auch wieder abweisen würde? Nein, das fühlte sie tief in ihrem Herzen. Ob er aber je wieder käme? Ja, er kam. Als am nächsten Sonntagvormittag Josef in die Stube seines Freundes trat, sah er diesen dastehen, angetan mit schwarzem Rock, Zylinder und hellen Handschuhen, wie wenn er im Begriff wäre, eine Staatsvisite zu machen. »Wohin, wohin, so im Wix?« fragte Josef. »Wo du schon einmal gewesen bist. Diesmal machen wir die Sache umgekehrt. Diesmal bleibst du da und wartest. Ich aber will selbst hingehen zu dem geliebten Mädchen, um ihr das Ja-Wort zu holen.« »Oder einen Korb.« »Glaub's nicht«, entgegnete Alois mit fröhlichem Lachen, »seitdem mir ein Vöglein gesungen hat, ist mir so leicht ums Herz, dass ich's nicht erwarten kann, bis ich vor dem Mädchen stehe.« »So nimm wenigstens meine besten Wünsche auf den Weg«, sprach Josef und warf sich auf das Kanapee, um in einem Buche zu blättern. Noch hatte die Glocke nicht Mittag geschlagen, so hörte er den Wagen des Freundes vor dem Hause anfahren und sah ihn leuchtenden Auges demselben entsteigen. Gleich darauf trat er über die Schwelle. »Sie ist mein«, rief Alois und schloss seinen Freund in die Arme. »Ich habe im Sturm ihr Herz erobert«, und als sie sogar demütig dastand und mit feuchten Augen und stockender Stimme wegen des Nilpferdes um Vergebung bitten wollte, da habe ich ihr den Mund mit Küssen geschlossen, und sie hat sich nicht gewehrt, sondern nur selig an meine Brust angeschmiegt. Die Hochzeit wurde dem Willen der Braut gemäß ohne allen Prunk am 1. Mai des nächsten Jahres gefeiert. Der treue Josef ließ es sich nicht nehmen, in einer schnurrigen Rede, worin er des Sebastian Mahner als des ersten Brautwerbers gedachte, das erste Hoch auf das junge Paar auszubringen. Kaum aber hatten die Gläser ausgeklungen, als ein Diener ein kleines Päckchen hereinbrachte. Ein alter, schwarzer Mann mit schneeweißen Haaren habe es ihm für das Brautpaar übergeben. »Ahasver«, rief Alois und öffnete mit zitternden Händen das Päckchen. Darin lag ein goldenes Täfelchen, auf welchem nur die zwei Worte Arbeit und Mäßigkeit eingegraben waren. »Ja«, sprach Alois mit vor Rührung bebender Stimme weiter, »nicht Sebastian Mahner ist es, dem wir unser Glück verdanken, sondern Ahasver, der mir gerade heute vor einem Jahre die zwei Talismane Arbeit und Mäßigkeit genannt hat. Diese beiden Talismane sollen mich durchs ganze Leben geleiten, auch wenn ich künftig nicht mehr als Braubursche arbeiten, sondern die Oberleitung meines väterlichen Geschäftes übernehmen werde. Meinem lieben Freunde Josef aber, der mit mir gegigelt und gearbeitet hat, wünsche ich, dass ihm Asfer auch zu einem solchen lieben Weibchen wie das meinige verhelfe.« Ende von Abschnitt 8.